Ich hab mein Leben lang gehustelt. Doch hab kein Bock von nix anderem zu reden als vom Struggle. Der mich jeden Abend wachelt, kennt Probleme, hat the trouble. Doch hab's lieber geregelt und nicht ewig drüber geredet. Erzählt und lang gefackelt, scheiß auf Rumgejammer, scheiß auf Selbstmitleid. Persönliche Texte von Kollegen waren eine Seltenheit. Ich hab mein Stress nicht in den Tracks verarbeitet. Gib nen Fick drauf, ob ihr glaubt, das was ich rap die Wahrheit ist. Denn ich bin realer als die meisten, auch ohne meinen Real-Life-Struggle in Liedern zu beschreiben. Muss es niemandem beweisen, doch ihr labert mich wie Pitches voll. Ihr wollt sehen, was hinter den Kulissen läuft. Ich geb euch, was ihr wissen wollt. Ich hab das Pimp-Image auf die Spitze getrieben. Geschichten geschrieben, Kleister-Shit übertrieben. Ich hatte nie Huren, die auf dem Strich für mich liefen. War kein Kartellchef, doch zahlte vom Ticken die Miete. Kein Escobar, doch machte mit Stoff nicht gerade wenig Cash. Der einzige Deutsche, der nach Holland fahrt, ein Haze vercheckt. Es gibt im Schatten der Betonfassaden täglich Stress. Denn sie sind in Allmann mit blondem Haar und Babyface. Doch verdammt, ich geh nicht weg, Kämpfer Natur. Auch als Loch von 17 Jahren ohne Banger-Statur. Das ist kein Gangster-Getue, das die Art, wie ich bin. Ich bleib gerade vor den Pissern, egal wie hart sie auch sind. Denn ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich war. Weiß, wohin ich geh und weiß, woher ich kam. Deutschen Rappern fit wie Sklavenwürde. Wen von euch soll ich bitte fürchten, wenn ich nicht mal die Illuminaten fürchte? Ein Wort an die Kids, die denken, der hat alles, alles Illusion. Die Jagd nach Materiellem ist ne Falle. Fick auf Bares, ganz egal, wie deine Lage ist, bleib gerade. Innerer Frieden kommt durch Aufrichtigkeit und gute Taten, yeah. Ich lass keinem in diesem Game Chancen, weil ich ein Hybrid aus Dwayne Johnson und James Bond bin. Hab ich Promo, hat die Konkurrenz Panik und es werden Platten verschoben wie bei Continental Drift. Bevor ihr für mich einen Fahrer holt, bringt mir den Sarkophag aus Gold und schießt mir Knarren hoch. Jo, mein blankes Skelett wird auf Diamanten gebettet und wenn ich tot bin, dann begrab mich wie ein Pharao. Ich trag Gold wie ein Pharao, stolz wie ein Pharao, rege das Volk wie ein Pharao. Kazumo, Imperator, Deutschraps, Pharao. Ich zieh mein Ding durch, hol das Maximum raus. War dieser Internet-Rapper, Goldkette, Solarium-Braun. Ohne Life-Skills, denn ich weiß, wie man das Mic hält. Das Feindbild, über die gesamte Szene sagt, was er schreibt, ist nur eine Scheinwelt. Fick drauf, ich hab zu keiner Zeit an mir gezweifelt. Gezeigt, dass jede Line killt. Jahrelang rhymte ich für Kleingeld, bis ich dann Erfolg hatte. Und mit JBG 2 kam die hochverdiente Goldplatte. Der Erfolg brachte Cash und das lockt die Bastarde an. Jeder meint auf einmal, dass er etwas abhaben kann. 2013 kommt so ein arabischer Großfamilienclan, der meint, dass er 20% für die Shows kassieren kann. Sie haben Cousins im Rücken, doch ich werd kein Setup drücken. Stoff fürs Gangster-Image, doch ich hab's nicht nötig, mich damit vor den Fans zu brüsten. Und was ist heute? Ich blick auf diese Industrie und spuck auf den Boden. Ein Drittel macht Verkampf auf Freedom Street. Das nächste Drittel kostümiert sich und rappt auf billig Beats. Das letzte Drittel sind duckende Kleidchen und löchrigen Skinny-Jeans. Lästern rum im Internet, richtig schlau, doch gehen von nem Disney aus wie Mickey Mouse. Abwarten, puh, deutscher Rap ist eine Maskerade. Nein, deutscher Rap ist eine Rappenplage. Ich komm auf Massephase, breit gebaut wie ne Kathedrale. Bin im Sportwagen, am Vorfahren wie Affenhaare. Geh hassgeladen, die Waffen laden, verübe paar Attentate. Ich hab nur Verachtung vor euch Bastardblagen, was du Sklave. Ich zerfetze dir mit nem Maschendraht deine Kackvisage, nachdem ich deine Lappenarme per Axt abschlage. Sieh, wie ich deine ganze Gang zum Stadtrat jage. Glacks durchlade und dann ein Motherfucking Massaker starte. Scheiß auf diese Clown. Diesmal fick ich euch mit Retalk, nutte keiner hält mich auf. Ich bin nicht Michael Jacksons Haut. Bevor ihr für mich einen Fahrer holt, bringt den Sarkophag aus Gold und schießt mit Knarren hoch. Jo, mein blankes Skelett wird auf Diamanten gebettet. Und wenn ich tot bin, dann begrab mich wie ein Pharao. Ich trag Gold wie ein Pharao, stolz wie ein Pharao, rege das Volk wie ein Pharao. Kazumo, Imperator, Deutschraps, Pharao.